Sechstens, die Zeit. Mit der Zeit. Erst bei Plinius Minor. Procedente tempore. Zu allen Zeiten. Omnium aetatum memoria. Omnibus aetatibus, omnibus saeculis. Für alle Zeiten, für die Ewigkeit. In omnia saecula. Zur rechten Zeit. In tempore, ad tempus, zur rechten Zeit kommen. Ad tempus venire, in tempus venire, ad diem venire. Ich kann die Zeit nicht erwarten, bis... Nihil mihi longius est quamut. Sich zu etwas Zeit lassen. Tempus sibi relinquaret aliquid. Tempus sibi relinquaret aliquid. Es ist lange her, dass Diu est cum, Indikativ perfekt. Also, cum temporale, Diu est cum. Etwas wird nicht lange währen. Aetatem non ferit aliquid. Vetus tatem non ferit aliquid. Die auf ein Ereignis folgenden Tage. Dies aliqui rei continentis. Unmittelbar nach etwas. Recenti aliqua rei. Zur Unzeit. Iniquo tempore, alieno tempore. Zur verabredeten Stunde, ad constitutam cum aliquo horam. Sie kehrten allmählich heim. Domum reverti quae perunt. Seit Menschen gedenken. Post hominum memoriam. Im Augenblick. Puncto temporis. Momento temporis. Für den Augenblick. Ad tempus. ebenso eine Zeit lang auf eine bestimmte Zeit. Ad tempus. Gerade im entscheidenden Augenblick. In ipso discrimine temporis. Oder? In rerum discrimine. Auf einen günstigen Augenblick lauern. Tempus occupari. Augenblickliche Verlegenheit. Difficultas temporis. Im Augenblick des Handelns. In re grande. In re grande. Keinen Augenblick zögern. Nulla morram interponere quin. Sich 2 Tage Bedenkzeit ausbitten. Bidui ad considerandum tempus petre. Bis zum letzten Augenblick treu bleiben. Fidem et ultimum praestare. Zum letzten Male. Ultimum, supremum. Heute zum letzten Male, heute noch einmal. Hoc ultimum. Etwas auf einmal durchsetzen. Uno impetu per fringere aliquid. Alle auf einmal anklagen. Omnis uno nomine accusare. Wiederholt, zu wiederholtem Male. Simmel ad qui iterum. Nach Ablauf des Jahres. Circum acto an. Noch vor dem Ende des laufenden Jahres. Intra finem anivertentis. Nach Ablauf des Oberbefehls. Ex acto imperio. Nach 5 Tagen. Quinque diebus intermissis. Quinque diebus interpositis. Quinque diebus interjectis. mit in das nächste Jahr hinübergehen. In annum qui consequitur redundare. Ins folgende Jahr fallen. Excedere in animum insequentem. Mit den Jahren wachsen. Pariter cum aetate crescere. Pariter cum aetate augere. Bei Neumond. Cum incurator luna. Bei Vollmond. Cum impletur luna. Bei Beginn des Sommers. Iniunte aestate. Bei Beginn des Winters. Iniunte jeme. Nach Beginn des Sommers. Inita aestate. Nach Beginn des Winters. Inita jeme. Das Jahr war beinahe zu Ende. In exitu annus erat. Der Sommer war beinahe zu Ende oder ging zur Neige. In exitu aestas erat. Im Hochsommer. Summa aestate. Der Winter steht vor der Tür. Hiem subest.